Das goldene Zeitalter Roms und dessen Niedergang. Der Denar war die Silbermünze, die zur Zeit der Römischen Republik gehandelt wurde und 3,9 Gramm Silber enthielt. Gold jedoch war es, das zu dieser Zeit zum wertvollsten Geld in den zivilisierten Gebieten dieser Welt wurde, und Goldmünzen fanden immer mehr Verbreitung. Julius Caesar, der letzte Diktator der Römischen Republik, schuf die Aureus-Münze, die etwa 8 Gramm Gold enthielt und in Europa und im Mittelmeerraum weit verbreitet war, was den Umfang des Handels und der Spezialisierung in der alten Welt erhöhte. Die wirtschaftliche Stabilität währte 75 Jahre lang, auch nach den politischen Umwälzungen, nach seiner Ermordung, durch die die Republik unter Caesars gewähltem Nachfolger Augustus in ein Reich verwandelt wurde. Dies setzte sich bis zur Herrschaft des berüchtigten Kaisers Nero fort, der sich als erster an der römischen Gewohnheit des Münzabwertens, Kippermünzen, beteiligte, indem der Kaiser die Münzen der Bevölkerung einsammelte und sie zu neueren Münzen mit weniger Gold- oder Silbergehalt umprägte. Solange Rom neue Länder mit beträchtlichem Reichtum erobern konnte, konnten seine Soldaten und Kaiser gut davon leben, ihre Beute auszugeben, und einige Kaiser beschlossen sogar, sich Popularität zu erkaufen, indem sie künstlich niedrige Preise für Getreide und andere Grundnahrungsmittel vorschrieben und diese manchmal sogar kostenlos verteilten. Anstatt für ihren Lebensunterhalt auf dem Land zu arbeiten, verließen viele Bauern ihre Höfe, um nach Rom zu ziehen, wo sie zum Teil kostenlos ein besseres Leben führen konnten. Nach einiger Zeit gab es in der alten Welt jedoch keine wohlhabenden Länder mehr zu erobern. Der zunehmend ausschweifende Lebensstil und die wachsenden Militärausgaben erforderten eine neue Finanzierungsquelle, und die Zahl der unproduktiven Bürger, die von der Freigebigkeit des Kaisers lebten, nahm ebenso wie die Preiskontrollen zu. Nero, der von 54 bis 68 nach Christus regierte, hatte zur Lösung dieses Problems eine Formel gefunden, die Keynes Lösung für die Probleme Großbritanniens und der USA nach dem Ersten Weltkrieg sehr ähnlich war. Eine Entwertung der Währung würde sofort die Reallöhne der Arbeiter senken, die Belastung des Staates bei der Subventionierung von Grundnahrungsmitteln verringern und mehr Geld für die Finanzierung anderer Staatsausgaben bereitstellen. Die Aureus-Münze wurde von 8 auf 7,2 Gramm reduziert, während der Silbergehalt des Denars von 3,9 auf 3,41 Gramm reduziert wurde. Dies sorgte für eine vorübergehende Erleichterung, hatte aber eine höchst destruktive, selbstverstärkende Spirale aus Volkszorn, Preiskontrollen, Münzverfall und Preissteigerungen in Gang gesetzt, die mit der vorhersehbaren Regelmäßigkeit eines Uhrwerks aufeinander folgten. Unter der Herrschaft von Caracalla, 211 bis 217 nach Christus, wurde der Goldgehalt weiter auf 6,5 Gramm reduziert, und unter Diokletian, 284 bis 305 nach Christus, wurde er weiter auf 5,5 Gramm reduziert, bevor dieser eine Ersatzmünze namens Solidus mit nur 4,5 Gramm Gold einführte. Unter Diokletians Herrschaft wies der Denar nur noch Spuren von Silber auf, welche seinen Bronzekern bedeckten. Diese Spuren rieben sich durch den Verschleiß recht schnell ab, was die Ära des Denars als Silbermünze beendete. Auf die Verschärfung der Inflation im 3. und 4. Jahrhundert folgten die zum Scheitern verurteilten Versuche der Kaiser, die Inflation durch Preiskontrollen bei den Grundnahrungsmitteln zu kaschieren. Die Marktkräfte versuchten, die Preise als Reaktion auf die Entwertung der Währung nach oben anzupassen, was jedoch durch Preisobergrenzen verhindert wurde, wodurch es für die Erzeuger letztlich unrentabel wurde, an der Produktion teilzunehmen. Die Wirtschaftsproduktion kam zum Erliegen, bis ein neues Edikt die Anpassung der Preise nach oben ermöglichte. Mit diesem Verfall des Geldwertes mündete der lange Prozess des endgültigen Niedergangs des Imperiums in einen Zyklus, der den heutigen Lesern vertraut erscheinen könnte. Die Münzentwertung reduzierte den realen Wert des Aureus, erhöhte die Geldmenge und erlaubte es dem Kaiser weiterhin leichtfertig zu überziehen, führte aber schließlich zu Inflation und Wirtschaftskrisen, die die irregeleiteten Kaiser durch weitere Münzentwertungen zu lindern versuchten. Ferdinand Lips fasst diesen Prozess mit einer Lektion für Leser aus der heutigen Zeit zusammen. Zitat: Es sollte für die modernen keynesianischen Ökonomen wie auch für die gegenwärtige Investorengeneration von Interesse sein, dass die römischen Kaiser zwar verzweifelt versuchten, ihre Wirtschaft zu managen, aber letztlich alles nur noch schlimmer wurde. Es wurden Preis- und Lohnkontrollen eingeführt sowie gesetzliche Zahlungsmittelgesetze verabschiedet, aber es kam dem Versuch gleich, die Gezeiten aufzuhalten. Raub, Korruption, Gesetzlosigkeit und ein kopfloser Wahn für Spekulationen und Glücksspiele zerstörten das Reich wie eine Plage. Mit einem derart unzuverlässigen und entwerteten Geld wurde die Spekulation mit Rohstoffen viel attraktiver als deren Herstellung. Zitat Ende. Die langfristigen Folgen für das Römische Reich waren verheerend. Obwohl Rom bis zum 2. Jahrhundert nach Christus nicht als eine vollwertige, freie, marktkapitalistische Wirtschaft bezeichnet werden kann, da immer noch zahlreiche staatliche Wirtschaftseinschränkungen in Kraft waren, schuf Rom mit dem Aureus dennoch den damals größten Markt der Menschheitsgeschichte mit der größten und produktivsten Arbeitsteilung, die die Welt je gesehen hatte. Die Bürger Roms und der Großstädte deckten ihre Grundbedürfnisse durch den Handel mit den entlegensten Ecken des Reiches, was das Wachstum des Wohlstands und den verheerenden Zusammenbruch des Reiches erklärt, den es erlitt, als diese Arbeitsteilung auseinanderbrach. Als die Steuern stiegen und die Inflation die Preiskontrollen unmöglich machte, begannen die Bewohner der Städte, auf unbewohnte Landstriche zu fliehen, wo sie zumindest eine Chance hatten, sich selbst zu versorgen und wo ihnen ihr fehlendes Einkommen die Zahlung von Steuern ersparte. Die komplizierten zivilisatorischen Gegebenheiten des Römischen Reiches und die große Arbeitsteilung in Europa und im Mittelmeerraum begannen zu zerfallen. Die Nachkommen des Reiches wurden zu autarken und isoliert voneinander arbeitenden Bauern, welche schließlich zu Leibeigenen wurden, die unter der Herrschaft von Feudalherren lebten.